In der Schweiz wird die Zeremonie zur Unterzeichnung des META-Vertrags vorbereitet. 17 Staaten werden sich verpflichten, Maß- und Gewichtseinheiten international zu vereinheitlichen. Ein absolutes Novum. Seit Jahrhunderten ist das anders geregelt. Maßeinheiten wechseln an Ländergrenzen, oft sogar bereits an den Schlagbäumen von Herzog- und Fürstentümern. Längen werden gemessen in Fuß, Schritt, Elle, Klafter, Rute, Zoll, Inch, Yard, Meile. Mengen in Dutzend, Malter, Schock, Gro. Es gibt Hunderte und alle sind ähnlich unzuverlässig. Grundlage der Maßeinheiten bildeten nämlich nicht selten die Körpermaße der Herrscher. Bezugsgröße für das Längenmaß ein Fuß war im Mittelalter der linke Fuß von Kaiser Karl dem Großen. Ein Yard war bemessen nach der Distanz von Nasenspitze bis Daumennagel des ausgestreckten rechten Arms von König Heinrich I. von England. Starb der Herrscher und war der nächste größer oder kleiner, änderten sich die Bezugsgrößen, die Maßeinheiten hingegen nicht. Ein endloser Quell von Problemen, Verwirrungen, von Streit und Betrügereien. Mit dem neuen Vertrag soll sich das grundlegend ändern. Basis für die Maßeinheiten werden fortan das Urmeter und das Urkilogramm sein. Kapitel 5. 19 Worte pro Minute. Am 4. April des Jahres 1875 läuft die Faraday aus, um unter der Leitung von Karl Siemens das Kabelende vor Neufundland zu suchen, aufzunehmen, anzuspleißen und fortzufahren mit seiner Verlegung, um endlich die ersehnte Verbindung zwischen den Kontinenten herzustellen. 2 Wochen später, am 17. April, registriert die Landstation Ballinskellex Bay eine starke Zunahme des Widerstands im Kabel. Wenig später fällt er jedoch wieder ab. 2 weitere Wochen lang werden keine nennenswerten Veränderungen registriert. Dann erfolgt eine eilige Depesche nach London. 2. Mai, 48 Grad 46 Minuten Nord, 43 Grad 37 Minuten West. Tiefe 1800 Fahrten, raues Wetter. Isolation vollkommen, Fastenkabel 5-mal, war zerstückelt während Winterarbeit. Durch schlechtes Wetter 10 Tage an Weiterarbeit gehindert. Alles gut. Bereits 2 Monate zuvor hatte die Ambassador das lateinamerikanische Kabel in Brasilien glücklich abgeliefert. Ist das die Wende? Wird das Jahr 1875 besser verlaufen als das Katastrophenjahr zuvor? Es war nicht zu vermuten, dass sie das Ende so schnell wieder nach oben bringen würden. Möge Gott geben, dass Kabel und Schiff nicht wieder porten bis zum schließlichen Spleiß. Dann wäre Ende gut alles gut. Doch Williams' Hoffnung wird schon bald enttäuscht. Die Faraday nähert sich der Küste noch einmal fast 90 Meilen an, dann reißt das Kabel wieder und die Suche beginnt von neuem, während das Schiff von Eisbergen bedroht ist. 48 Grad, 58 Minuten Nord, 42 Grad, 56 Minuten West. Zurückgehalten durch raues Wetter, Nebel, starke Strömung und schlechten Boden. Fehler noch ostwärts. Beginn Hebung gegen starke Strömung, 2 Meilen pro Stunde. Die Depesche ist nur ein kurzer Lichtblick. Wenig später reißt der Kontakt wieder ab, erneut für Wochen. Torbay Ende, brach 28. Juni beim Bojen. Die Wellen der Unzufriedenheit schlagen natürlich sehr hoch und die Existenz hier wird fast unleidlich. Der Aktienkurs der Direct United Cable ist von 12 auf 6,5 gefallen. Dazu ein Brief von der Direktion, worin sie uns unsere Sünden vorhält und schließlich darauf drängt, Löffler hinauszuschicken. Wieder eine halbe Woche ohne Nachricht. Die Sache beunruhigt mich jetzt sehr. Und es kommt mir fast unrecht vor, lieber Bruder, Zeit hier still zu sitzen. Einliegende Telegrams sagen dir alles. Also wirklich noch 60 Meilen östlich. Was kann die Ursache eines solchen Fehlers sein im Kabel, welches schon den ganzen Winter gelegen hat und im Frühjahr sich fehlerfrei zeigte, bis gerade während der Legung? Es ist aber doch ein Jammer, dass die Bis Ende Juli dauert die Funkstille. Dann muss Karl aufgeben und ein weiteres Mal unverrichteter Dinge nach England zurückkehren. Neues Kabel und neue Kohlen laden, neue seelische Kräfte tanken, um sich diesem zermürbenden Kampf ein weiteres Mal stellen zu können. Für Anfang August ist ein Treffen der Brüder in London verabredet. Sie wollen beraten, wie das Projekt endlich erfolgreich zum Abschluss gebracht werden kann. Werners Ankunft verzögert sich jedoch, weil er krank ist. So beginnen Karl und William die Gespräche ohne ihn, erhalten aber zeitgleich einen Brief. Inzwischen werdet ihr wohl die entscheidenden Entschlüsse schon gefasst haben, bevor ich daran teilnehmen kann. Hoffentlich bleibt ihr einig und voll gegenseitigem Vertrauen. Dann will ich gerne mit allem einverstanden sein, was ihr beschließt. Konzessionen werden wir dem großen Unglück, welches wir in dieser Sache gehabt haben, machen müssen, und persönliche Eitelkeitsfragen und Ehrenfragen dürfen nur mäßig berücksichtigt werden. Werner hat guten Grund, den Brüdern diese mahnenden Worte mit auf den Weg bzw. in die Gespräche zu geben, denn die Direktoren der Direct United States Cable Company bestehen mittlerweile mit Nachdruck darauf, dass die nächste Expedition von Ludwig Löffler geleitet wird. Allein. Karl soll in England bleiben. Mitte August verlässt die Faraday den Hafen dann tatsächlich ohne Karl an Bord. Er ist zwar gekränkt, klagt aber nicht lange, sondern widmet sich umgehend der geschäftlichen Seite, um herauszufinden, wie die finanzielle Lage sich darstellt. Wilhelm wird dir mitgeteilt haben, dass es mit der Kabelunternehmung noch nicht so schlecht steht. Abgesehen von der Faraday und der Vergrößerung der Werke sind noch über 300.000 Pfund plus. Bringt Löffler das Kabel jetzt wieder in Ordnung, so bleibt noch ein ganz ansehnlicher Gewinn. Bringt Löffler das Kabel jetzt wieder in Ordnung? Wie findet er überhaupt die schadhaften Stellen in dem mehr als 4.000 Kilometer in Schlangenlinien am Meeresgrund liegenden Kabel? Er verfügt über recht genaue Angaben. Im Logbuch der Faraday sind die Positionsdaten, wo das Kabel verlegt wurde, so genau wie möglich verzeichnet. Löffler kann es also ziemlich direkt ansteuern. Die Bestimmung der Fehlerstellen erfolgt durch Messungen in der Landstation. Die Entwicklung dieses Verfahrens gehört zu den Meisterleistungen von Werner Siemens. Er hat es gegen den Widerstand britischer Regierungsingenieure bereits 1859 zum Einsatz gebracht. Anfangs nannten die Beamten der Krone sein Messverfahren Scientific Humbug, mussten sich aber bei einer Kabelverlegung von Suez nach Aden bald eines Besseren belehren lassen. Dank der von Werner Siemens ermittelten Werte war man in der Lage, Fehler im Kabel am Grund des Roten Meeres auf wenige Kilometer genau zu bestimmen. Das Messverfahren besteht darin, nicht, wie früher üblich, Strommessungen im Kabel durchzuführen, sondern den Widerstand zu ermitteln. Dieser Methode legte Werner Siemens eine von ihm neu definierte Einheit zugrunde. Den elektrischen Widerstand einer Quecksilbersäule von einem Quadratmillimeter Querschnitt und einem Meter Länge beim Gefrierpunkt von Wasser. Das Verfahren überzeugte zwischen Suez und Aden auf Anhieb und führte dazu, dass Siemens Brothers beauftragt wurden, künftig alle Seekabel der englischen Regierung mit dieser Methode zu prüfen. Jetzt weist sie Ludwig Löffler den Weg zu den Fehlerstellen. Am 22. August erreicht er die erste, 49 Grad 10 Minuten Nord, 41 Grad 36 Minuten West, findet er das Kabel in ca. 2500 Faden Tiefe, kann es 6 Tage später heben, zügig reparieren und sich auf die Suche nach dem zweiten Fehler begeben. 48 Grad 56 Minuten Nord, 3. September, ruhige See. Kabel bei 1825 Fuß Tiefe. Glück hat der Löffler gehabt. Das muss man sagen. Endlich gelingt alles nach Plan. Im Vergleich zu den vorherigen Expeditionen scheint es fast so, als sei Ludwig Löffler nur noch zu einer Routinekontrolle hinausgefahren. Von Problemen kaum eine Spur. Selbst der Umstand, dass der Gerichtsprozess zur Anlandung des Kabels in Neufundland verloren ging, spielt jetzt keine entscheidende Rolle mehr. Man verbindet die Kabelenden statt in der geplanten Landstation einfach vor der Küste und lässt sie wieder auf den Grund des Meeres hinab. Am 5. September sind alle Arbeiten ausgeführt. Die Verbindung Irland-Neuschottland steht. Das Kabel spricht in beide Richtungen. Also endlich ist das schwere Werk gelungen und das Kabel fehlerfrei fertig. Gott sei Dank, dass dieser Alpdruck vorüber ist. Auch in London lässt die beinahe schon zum Dauerzustand gewordene Anspannung bei William und Karl merklich nach. Es ist vollbracht. Die jetzt rund um die Uhr stattfindenden Testmessungen zeigen ein rund um die Uhr zuverlässig arbeitendes Kabel. Fehlt nur noch die Expertise des großen britischen Gelehrten Sir William Thomson. Sie ist den Brüdern sehr wichtig, denn spätestens seit der Verlegung der Cyrus-Field-Kabel gilt er, der auch das Spiegelgalvanometer erfunden hat, als die über jeden Zweifel erhabene Kapazität. Neugierig reist Thomson zur Landstation nach Irland, baut seine Apparaturen auf und führt 2 Tage lang Messungen durch. In seinem Bericht bezeichnet als Insulation Resistance, Copper Resistance und Electrostatic Capacity. Sein Urteil? Ich bin erfreut, sagen zu können, dass das Kabel tadellos isoliert ist. Dass ferner die elektrostatische Kapazität und der Kupferwiderstand eine Leistungsfähigkeit bezeugen, welche für ein atlantisches Kabel von solcher Länge als eine sehr bemerkenswerte und wertvolle zu bezeichnen ist. Siemens Brothers hat es also nicht nur geschafft, sondern darüber hinaus erstklassige Qualität geliefert. 19 Worte pro Minute gehen durchs Kabel, circa 2 Buchstaben pro Sekunde, nach heutiger Maßeinheit 16 Bit. Deutlich mehr als der Durchsatz der alten Kabel zur neuen Welt. Für die Direct United States Cable Company ist es das lang ersehnte Startzeichen, die offizielle Inbetriebnahme vorzubereiten. Denn jetzt ist es endlich an der Zeit, Geld mit dem Kabel zu verdienen. Am 15. September 1875 ist es soweit. Die Linie ist eröffnet. Und sofort stürmen die Kunden herbei. Denn das neue Kabel ist nicht nur schneller, sondern auch günstiger als die Konkurrenz. Ein Wort kostet 3 Schilling, ca. 30 Euro. Auf den alten Kabeln kostet es 4 Schilling. Die Konkurrenz nimmt diese 25-prozentige Preissenkung nicht kampflos hin, sondern greift einmal mehr zu wenig erfreulichen Worten und Methoden. Doch daran ist man ja bereits gewöhnt und lässt sich nicht beirren. Die Zahlen sprechen schließlich eine deutliche Sprache. 7.000 Pfund Sterling, knapp 1,4 Millionen Euro, erwirtschaftet das Direct United States Cable in den ersten 12 Tagen. Der Aktienkurs steigt auf 11 Pfund. Dann ist das Kabel von einer auf die nächste Sekunde stumm.